Giovanni Pico della Mirandola über die Würde des Menschen. Verehrte Väter, in arabischen Schriften habe ich Folgendes gelesen. Man fragte einmal den Sarazenen Abdallah, was ihm auf dieser Welt, die doch gleichsam eine Schaubühne wäre, denn am bewundernswürdigsten vorgekommen wäre. Darauf antwortete jener, nichts scheine ihm bewunderungswürdiger zu sein als der Mensch. Dieser Meinung kann man auch noch den Ausspruch des Mercurius hinzufügen, ein großes Wunder, o Asklepios, ist der Mensch. Als ich diese Aussprüche einmal recht überlegte, erschienen mir die traditionell überlieferten Meinungen über die menschliche Natur demgegenüber etwas unzulänglich. So zum Beispiel die Meinung, der Mensch sei ein Bote und Vermittler zwischen den Geschöpfen. Er sei ein Freund der Götter. Er sei der König der niederen Sinne durch die klare Erforschung seiner Vernunft und durch das Licht seines Verstandes. Er sei der Dolmetscher der Natur. Er sei ein Ruhepunkt zwischen der bleibenden Ewigkeit und der fließenden Zeit. Oder er sei nach Aussagen der Perser das Band, das die Welt zusammenhält. Er sei sogar das Hochzeitslied der Welt. Er stehe schließlich nach dem Zeugnisse Davids nur wenig unter den Engeln. Das sind wahrlich alles hohe Eigenschaften. Aber darin liegt nicht die Hauptsache, nämlich warum gerade der Mensch den Vorzug der höchsten Bewunderung für sich in Anspruch nehmen solle. Warum bewundern wir denn nicht mehr die Engel und die seligen Chöre des Himmels? Ich habe mich denn schließlich um die Einsicht bemüht, warum das glücklichste und aller Bewunderung würdigste Lebewesen der Mensch sei und unter welchen Bedingungen es möglich sein konnte, dass er aus der Reihe des Universums hervorschritt, beneidenswert nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Sterne, ja sogar für die überweltlichen Intelligenzen. Geht das doch fast über den Glauben hinaus, so wunderbar ist es. Oder warum nicht? Denn auch deswegen wird der Mensch mit vollem Recht für ein großes Wunder und für ein bewunderungswürdiges Geschöpf geheißen und gehalten. Wie sich das nun aber verhält, verehrte Väter, das höret an und bringt mit geneigten Ohren und milder Gesinnung meiner Arbeit euer Wohlwollen entgegen. Bereits hatte Gottvater, der höchste Baumeister, dieses irdische Haus der Gottheit, das wir jetzt sehen, diesen Tempel des Erhabenen, nach den Gesetzen einer verborgenen Weisheit errichtet. Das überirdische Gefilde hatte er mit Geistern geschmückt, die ätherischen Sphären hatte er mit ewigen Seelen belebt, die materiellen und fruchtbaren Teile der unteren Erde hatte er mit einer bunten Schar von Tieren angefüllt. Aber als er dieses Werk dann vollendet hatte, da wünschte der Baumeister, es möge jemand da sein, der die Vernunft eines so hohen Werkes nachdenklich erwäge, seine Schönheit liebe, seine Größe bewundere. Deswegen dachte er, nachdem bereits alle Dinge fertiggestellt waren, wie es Moses und der Timaeus bezeugen, zuletzt an die Schöpfung des Menschen. Nun befand sich aber unter den Archetypen in Wahrheit kein einziger, nachdem er einen neuen Sprössling hätte bilden sollen. Auch unter seinen Schätzen war nichts mehr da, was er seinem neuen Sohne hätte als Erbe schenken sollen, und unter den vielen Ruheplätzen des Weltkreises war kein einziger mehr vorhanden, auf dem jener Betrachter des Universums hätte Platz nehmen können. Alles war bereits voll, alles unter die höchsten, mittleren und untersten Ordnungen der Wesen verteilt. Aber es wäre der väterlichen Allmacht nicht angemessen gewesen, bei der letzten Zeugung zu versagen, als hätte sie sich bereits verausgabt. Es hätte der Weisheit nicht geziemt, wenn sie aus Mangel an Rat in einer notwendigen Sache geschwankt hätte, Es wäre der milden Liebe nicht würdig gewesen, dass derjenige, der bei anderen Geschöpfen die göttliche Freigebigkeit loben sollte, bei sich selbst gezwungen wäre, diese zu verdammen. Daher beschloss denn der höchste Künstler, dass derjenige, dem etwas Eigenes nicht mehr gegeben werden konnte, das als Gemeinbesitz haben sollte, was den Einzelwesen als Eigenbesitz gewesen war. Daher ließ sich Gott den Menschen gefallen als ein Geschöpf, das kein deutlich unterscheidbares Bild besitzt, stellte ihn in die Mitte der Welt und sprach zu ihm: »Wir haben dir keinen bestimmten Wohnsitz, noch ein eigenes Gesicht, noch irgendeine besondere Gabe verliehen, o Adam, damit du jeden beliebigen Wohnsitz, jedes beliebige Gesicht und alle Gaben, die du dir sicher wünschst, auch nach deinem Willen und nach deiner eigenen Meinung haben und besitzen mögest. Den übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von uns vorgeschriebenen Gesetze bestimmt und wird dadurch in Schranken gehalten. Du bist durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand ich dein Geschick gelegt habe, sogar jene Natur dir selbst vorherbestimmen. Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt. Wir haben dich weder als einen himmlischen noch als einen irdischen, weder als einen sterblichen noch als einen unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines eigenen Geistes zu erheben. Müssen wir darin nicht zugleich die höchste Freigebigkeit Gottvaters und das höchste Glück des Menschen bewundern? Des Menschen, dem es gegeben ist, das zu haben, was er wünscht, und das zu sein, was er will. Denn die Tiere, sobald sie geboren werden, tragen vom Mutterleibe an das mit sich, was sie später besitzen werden, wie Lucilius sagt. Die höchsten Geister aber sind von Anfang an oder bald darauf das gewesen, was sie in alle Ewigkeiten sein werden. In den Menschen aber hat der Vater gleich bei seiner Geburt die Samen aller Möglichkeiten und die Lebenskeime jeder Art hineingelegt, welche er selbst davon pflegen wird. Diejenigen werden heranwachsen und werden in ihm ihre Früchte bringen. Wenn er nur die des Wachsens pflegt, wird er nicht mehr denn eine Pflanze sein. Pflegt er nur die sinnlichen Keime, wird er gleich dem Tiere stumpf werden. Bei der Pflege der Rationalen wird er als ein himmlisches Wesen hervorgehen. Bei der Pflege der Intellektualen wird er ein Engel und Gottes Sohn sein. Und wenn er mit dem Lose keines Geschöpfes zufrieden sich in den Mittelpunkt seiner Ganzheit zurückziehen wird, dann wird er zu einem Geist mit Gott gebildet werden, in der einsamen Dunkelheit des Vaters, der über alles erhaben ist, wird er auch vor allen den Vorrang haben. Wer möchte nicht dies, unser Chamäleon, bewundern? Und wer möchte überhaupt irgendetwas anderes mehr bewundern? Nicht ohne Grund hat daher der Athener Asklepios gesagt, der Mensch werde aufgrund seiner ständig die Haut wechselnden und sich selbst umwandelnden Natur mit dem Geheimnis des Proteus bezeichnet. Daher stammen auch jene berühmten Metamorphosen bei den Hebräern und Pythagoräern. Denn auch die geheime Theologie der Hebräer verwandelt einmal den heiligen Enoch in einen Engel der Gottheit, den sie Melech Tscheschakanach nennt. Ein anderes Mal wieder andere in anderen Namen. Die Pythagoreer aber lassen verbrecherische Menschen die Gestalten von Tieren annehmen. Und wenn man dem Empedokles glauben will, sogar die von Pflanzen. Auch Mohammed ist ihnen hierin gefolgt, der häufig jenen Ausspruch tat, wer sich vom göttlichen Gesetz getrennt hat, der wird als Tier hervorgehen, und das mit Recht. Denn nicht die Rinde bildet die Pflanze, sondern die dumme und nichtsfühlende Natur. Und nicht das dicke Fell macht das Tier aus, sondern die unvernünftige und sinnliche Seele. Und nicht der scheibenförmige Körper bildet den Himmel, sondern die richtige Vernunft. Und nicht die Trennung von einem Körper ist das Wesen des Engels, sondern die geistliche Weisheit. Wenn du daher einen Menschen siehst, der ganz dem Bauche ergeben ist und gleichsam auf der Erde kriecht, so wisse, es ist ein Strauch, nicht ein Mensch, was du da siehst. Wenn du einen anderen siehst, in die Fantasie verstrickt, durch eitle Gaukelbilder erblindet, durch Sinneseindrücke bezaubert und durch ihre Verlockungen gleichsam gefesselt, es ist ein Tier, kein Mensch, was du da siehst. Wenn du aber einen erblickst, der nach der richtigen Art der Philosophen alles betrachtet, diesen sollst du verehren, denn er ist ein himmlisches und kein irdisches Wesen. Wenn du aber einen reinen Betrachter triffst, der nichts mehr von seinem Körper weiß, der sich ganz in das Innere des Geistes entfernt hat, dieser ist fürwahr kein irdisches, noch ein himmlisches Wesen. Dieser ist noch etwas Erhabeneres, nämlich ein Gott mit menschlichem Fleisch umkleidet. Gibt es da noch irgendeinen, der den Menschen nicht bewundern möchte? Nicht ohne Grund bezeichnet man daher in den heiligen mosaischen und christlichen Schriften den Menschen mit der Benennung jedes Fleisches und jeder Kreatur, da er ja selbst sich in die Gestalt jedes Fleisches, in den Geist jeder Kreatur bildet und schaffend umformt. Deswegen schreibt der Perser Euryanthes an der Stelle, wo er über die chaldäische Theologie berichtet, der Mensch besäße kein eigenes und ihm angeborenes Bild, sondern viele, die von außen her stammen und zufälliger Art wären. Daher stamme auch das Sprichwort der Chaldäer: Der Mensch ist ein Wesen von abwechslungsreicher, vielfältiger und sprunghafter Natur. Aber warum dies? Damit wir einsehen, nachdem wir nun einmal unter solchen Bedingungen geboren sind, dass wir das sind, was wir sein wollen. Am meisten müssen wir darum sorgen, dass es nicht von uns heißt, während wir äußerlich noch geehrt waren, hätten wir nicht erkannt, dass wir dem Vieh und dem unvernünftigen Tieren ähnlich geworden sind. Sondern von uns soll vielmehr das Wort des Propheten Asaf gelten: Ihr seid alle Götter und Söhne des Allerhöchsten. Mögen wir daher nicht die huldvolle Güte unseres Vaters missbrauchen, durch die er uns jene freie Wahl gab, und mögen wir uns nicht aus unserem Heil selbst Schaden zufügen. In die Seele muss ein heiliger Ehrgeiz eindringen, so daß wir mit dem Mittelmäßigen nicht zufrieden, dem Höchsten nachjagen und mit allen Kräften uns um jenes bemühen. Denn das können wir, wenn wir nur wollen. Das Irdische müssen wir verschmähen und auch die Sphären des nur Himmlischen verachten. Und nachdem wir alles, was noch von dieser Welt ist, hinter uns gelassen haben, wollen wir jenem außerweltlichen Palaste zueilen, welcher der erhabenen Gottheit am nächsten ist. Denn dort haben, wie die heiligen Mysterien berichten, die Seraphim, die Cherubim und die Throne die erste Stelle inne. Nach ihrer Würde und nach ihrem Ruhm wollen wir trachten. Wir, die wir nicht gelernt haben, jemandem nachzustehen und die mit dem zweiten Platz nie zufrieden sind. Wir werden ihnen in keiner Weise unterlegen sein, wenn wir es nur wollen. Aber auf welche Weise können wir das und was müssen wir dazu tun? Lasst uns zunächst sehen, was jene tun und welches Leben sie leben. Wenn wir dieses Leben auch leben, und das können wir, dann wird unser Los auch dem ihrigen gleich sein. Der Seraph brennt vom Feuer der Liebe. Der Cherub leuchtet vom Glanze der Weisheit. Der Thron steht in der Festigkeit des Urteils. Wenn wir daher uns einem vielbewegten Leben weihen und die Sorge um die niederen Dinge mit rechter Prüfung auf uns nehmen, dann werden wir durch die eherne Festigkeit der Throne gesichert werden. Wenn wir uns aber vom täglichen Leben zurückziehen und im Kunstwerk den Künstler, im Künstler das Kunstwerk betrachten, und wenn wir so in der Muße des Betrachtens gleichsam tätig sind, dann werden wir von allen Seiten vom Glanze des Cherubim erstrahlen. Wenn wir aber in der Liebe allein für jenen großen Künstler selbst entbrennen werden, dann werden wir von seinem verzehrenden Feuer plötzlich gleich dem Seraphim in Flammen erglühen. Denn über dem Thron, das heißt über dem gerechten Richter, sitzt Gott, der Richter der Jahrtausende. Auf dem Cherub, das heißt auf dem betrachtenden Geiste, fliegt Gott, und dadurch, dass er auf ihm gleichsam ruht, erwärmt er ihn. Denn der Geist des Herrn schwebt über den Wassern, das heißt natürlich über denen, die über den Himmeln sind, die Wasser, die bei Hiob den Herrn mit Hymnen vor der Morgenröte loben. Wer aber ein Seraph, das heißt ein Liebender ist, der ist in Gott, und Gott ist in ihm, und daher sind Gott und er eins. Groß ist die Macht der Throne, die wir durch das Urteilen, am höchsten die Erhabenheit der Seraphim, die wir durch das Lieben erlangen. Aber wodurch kann irgendjemand etwas beurteilen oder etwas lieben, das ihm unbekannt ist? Moses hat Gott geliebt, den er gesehen hat, und als Richter hat er im Volke das geordnet, was er vorher als Betrachter auf dem Berge geschaut hat. So bereitet uns der Cherub in der Mitte mit seinem Lichte auf das seraphische Feuer vor und erleuchtet uns in gleicher Weise zu dem Urteil der Throne. Dies ist die Verknüpfung der obersten Geister, die palladische Ordnung, das vornehmlichste der betrachtenden Philosophie. Danach müssen wir zuerst trachten und uns bemühen, es verstehen zu lernen. Von dieser Einsicht aus werden wir zur Höhe der Liebe hinweggerissen, steigen wir auf der anderen Seite wohl unterrichtet und willig zum Dienst des tätigen Lebens herab. Und es ist wahrhaftig der Mühe wert, wenn wir nach dem Beispiel des Lebens der Cherubim unser Leben bilden. Und wenn wir vor Augen und in beständiger Bereitschaft haben, was und wie beschaffen ihr Leben ist, welches ihre Handlungen, welches ihre Werke. Nun steht es uns aber nicht frei, dieses so ohne weiteres zu erreichen. Denn wir sind ja Fleisch und fühlen nur das, was auf der niederen Erde ist. Wir wollen daher zu den alten Vätern gehen, welche über diese Dinge, mit denen sie nämlich vertraut und gleichsam verwandt waren, uns das allerreichste und sicherste Zeugnis ablegen können. Wir wollen den Apostel Paulus um Rat fragen, das Gefäß der Auserwählung, der selbst bis zum dritten Himmel erhoben wurde und die Heerscharen der Cherubim in Bewegung sah. Er wird uns antworten, besonders nach der Auslegung des Dionysos, dass jene kämpfen, dann erleuchtet und zuletzt vollendet werden. Also wollen auch wir auf Erden dem Leben der Cherubim nacheifern, indem wir durch die Wissenschaft der Moral die Anstürme der Leidenschaften in Schranken halten und indem wir durch die Dialektik die Finsternis der Vernunft vertreiben und uns so gleichsam von dem Schmutze der Unwissenheit und dem Laster befreien. So wollen wir die Seele reinigen, damit nicht die Leidenschaften in uns wild einhertoben oder die unkluge Vernunft irgendwohin rast. Wenn wir so unsere Seele wohlgeordnet und entsühnt und mit dem Lichte der natürlichen Philosophie erleuchtet haben, damit wir zuletzt in der Erkenntnis der göttlichen Dinge unsere Vollendung finden und uns nicht an dem Unsrigen genügen lassen, dann lasst uns Rat suchen bei dem Patriarchen Jakob, dessen Bild auf dem Thron der Glorie gemeißelt erglänzt. Dieser weiseste Vater wird uns ermahnen, der in der Unterwelt schläft, in der Oberwelt aber wacht. Er wird uns aber durch ein Gleichnis ermahnen, denn durch Gleichnisse begreift man alles, dass eine Leiter sich von der untersten Erde bis zur Höhe des Himmels erstrecke, die durch eine Reihe vieler Stufen verschieden sei. Auf der Spitze der Leiter throne der Herr, die betrachtenden Engel aber steigen abwechselnd auf dieser Leiter, auf und ab. Wenn wir nun in Nachahmung des Leidens der Engel dasselbe betreiben würden, wer von uns würde denn wohl die Leiter des Herrn mit schmutzigem Fuß oder mit unsauberen Händen berühren? Denn nach der Ordnung der Mysterien ist es ein Frevel, das Reine mit Unreinem zu berühren. Was bedeuten aber die Füße und was die Hände? Der Fuß der Seele, das ist ihr verachtetster Teil, mit dem sie sich auf die Materie wie auf dem Erdboden stützt, nämlich der Trieb des Nährens und Essens, der Zunder der Begierde, die Lehrmeisterin des Lasters und der Wollust. Die Hände aber der Seele, weshalb sollen wir so nicht den Zornmut nennen, welche als Vorkämpfer des Verlangens kämpft und in Staub und Sonnenschein sich seiner Beute bemächtigt. Diesen Teil der Seele aber, der unter jenen Schatten schläft und schwelgt, diese Hände, diese Füße, das heißt den ganzen sinnlichen Teil, in dem die Verlockungen des Körpers ihren Sitz haben, wollen wir mit der moralischen Philosophie gleichsam wie mit lebendigem Wasser abwaschen, damit wir nicht von der Leiter als Uneingeweihte und Befleckte zurückgewiesen werden. Und dazu genügt es nicht, wenn wir nur Gefährten der Engel sein wollen, die auf der Jakobsleiter auf- und absteigen, wenn wir nicht ordnungsgemäß von Stufe zu Stufe vorwärts schreiten, nirgendwo vom Pfade der Leiter abweichen und die rückläufigen Bewegungen wohlgeübt und gut unterrichtet vornehmen. Wenn wir dies durch die Kunst der Rhetorik und der Dialektik erreicht haben, dann sind wir schon vom Geiste eines Cherubs beseelt und können alle Stufen der Leiter, das heißt der Natur, als Philosophen von Mittelpunkt zu Mittelpunkt durchschreiten. Bald werden wir die eine Stufe hinabsteigen, so wie Osiris mit titanischer Gewalt in Stücke zerrissen wurde. Bald werden wir wieder hinaufsteigen, so wie die Glieder des Osiris mit der Kraft des Phöbos zur Einheit wieder zusammengefügt wurden. Bis wir im Schoße des Vaters, der über der Leiter thront, ausruhen und vom Glück der Gottschau gleichsam verzehrt werden. Lasst uns auch forschen bei dem gerechten Hiob, der mit dem Gott des Lebens ein Bündnis einging, bevor er selbst in das Leben trat. Was denn der höchste Gott jenen 10-mal 100.000, die ihn ständig umgeben, am meisten wünscht? Er wird antworten, den Frieden. Und zwar nach dem Ausspruch, den wir bei Hiob finden: Er schafft Frieden in der Höhe. Und da wir ja nun seitens der höchsten Ordnung ermahnt sind, so soll auch die mittlere Ordnung durch die untere erläutert werden. Es dient uns aber als Dolmetscher für die Worte des Theologen Hiob der Philosoph Empedokles. Dieser aber lehrt uns, es gäbe in unserer Seele eine doppelte Natur, von denen die eine uns bis zum Himmel erhebt, die andere uns mit Macht zur Unterwelt hinunterstürzt. Und zwischen ihnen sei Streit oder Freundschaft, Krieg oder Frieden, wie seine Lieder bezeugen. In diesem Streit und in dieser Zwietracht ist er selbst einem Wahnsinnigen gleich geworden, einem Flüchtling vor den Göttern, und hat danach getrachtet, sich in die Tiefe zu stürzen. Vielfach in der Tat, ihr Väter, ist in uns die Zwietracht. Innere Beschwerden haben wir unserem eigenen Haus und noch mehr, sogar regelrechte Bürgerkriege. Wenn wir das aber nicht wollen, wenn wir nach jenem Frieden streben, der uns innerlich erhebt, so dass wir zu den Ausgezeichneten des Herrn gehören, dann wird in uns Frieden stiften und uns zur Ruhe bringen, allein die Philosophie. Zuerst wird die Moral, wenn unser Mensch von seinen Feinden nur einen Waffenstillstand wünscht, die zügellosen Anfälle des vielgestaltigen Tieres, die Streitsucht, den Zorn und die Wut des Löwen in uns besänftigen. Dann, wenn wir etwas eingehender mit uns zu Rate gegangen sind, werden wir uns die Sicherheit eines ständigen Friedens wünschen. Auch dieser wird zur Stelle sein und wird gern unsere Wünsche erfüllen. Wenn dann in uns der tierische Teil tödlich getroffen ist, wird er zwischen dem Fleisch und dem Geist ein unverletzbares Friedensbündnis schließen. Die Dialektik wird besänftigen die Scharen, die zwischen Reden und Gegenreden untereinander kämpfen und durch Trugschlüsse ängstlich hin und her bewegt werden. Die Naturphilosophie wird den Kampf um Meinungen und Gegensätze besänftigen, welche die unruhige Seele quälen, zerstreuen, verletzen. Aber sie wird sie so zur Ruhe bringen, dass sie uns heißt, immer eingedenk zu sein, dass die Natur nach Heraklit aus dem Krieg entstanden ist und deswegen von Homer ein Kampf genannt wird. Daher kann man in ihr keine wahre Ruhe und keinen festen Frieden finden. Dies ist vielmehr die Gabe und das Privileg ihrer Herrin, der Theologie. Sie zeigt dahin uns selbst den Weg und geleitet uns als Führer, wenn sie aus der Ferne uns zueilen sieht. Kommt zu mir, spricht sie, die ihr mühselig seid, kommt zu mir, und ich werde euch den Frieden geben, den die Welt und die Natur nicht geben kann. Nachdem wir so liebreich gerufen, so gütig eingeladen sind, wollen wir mit geflügelten Füßen gleich irdischen Merkuren in die Arme der gütigsten Mutter fliegen. Wir wollen den gewünschten Frieden genießen, den heiligen Frieden, die untrennbare Verbindung, die einmütige Freundschaft, durch welche alle Seelen in einem Geiste, der über allen Geistern ist, nicht nur übereinstimmen, sondern sogar im Grunde völlig eins werden. Das ist jene Freundschaft, von der die Pythagoreer behaupten, dass sie das Ziel aller Philosophie sei. Das ist jener Friede, den Gott in seiner Höhe geschaffen hat und den die Engel, als sie auf die Erde herabstiegen, den Menschen eines guten Willens verkündeten, damit durch ihn die Menschen, wenn sie zum Himmel aufstiegen, Engel würden. Diesen Frieden wollen wir unseren Freunden, unserem Jahrhundert wünschen. Ihn wünschen wir jedem Hause, das wir betreten. Ihn wollen wir unserer Seele wünschen, damit durch ihn sie selbst ein Haus Gottes werde. Wenn sie sich durch die Moral und die Dialektik von ihrem Schmutz befreit hat, wenn sie sich mit einer mannigfaltigen Philosophie wie mit einem Hofstaate geschmückt hat, wenn sie den Fries des Portales mit theologischen Blumengewinden bekränzt hat, dann möge der König der Glorie herabsteigen. Er möge mit dem Vater kommen und bei ihr Wohnung halten. Wenn sie sich eines so erhabenen Gastes würdig gezeigt hat, wie groß ist dann die ungeheure Milde. Mit einem goldenen Gewand, wie mit einem Brautkleid angetan, nämlich mit der vielfachen Zahl der Wissenschaften, empfängt sie ihren schönen Gastfreund, aber nicht wie einen Gast, sondern wie einen Bräutigam. Damit sie von ihm nie mehr getrennt wird, wünscht sie, von ihrem Volke getrennt zu werden. Sie möchte das Haus ihres Vaters, sie möchte sich selbst vergessen. Ja, sie wünscht zu sterben, damit sie in ihrem Bräutigam lebt, vor dessen Anblick wahrlich kostbar der Tod seiner Heiligen ist. Was sage ich aber Tod? Denn kann man das als Tod bezeichnen, was in Wahrheit Fülle des Lebens ist, in dessen Betrachtung nach Meinung aller Weisen das wahre Studium der Philosophie besteht? Lasst uns aber auch Moses selbst zitieren. Von jener Quelle angefüllt mit heiliger und unaussprechlicher Einsicht, von deren Nektar sogar die Engel ein wenig trunken werden. Wir wollen jenen ehrwürdigen Richter hören, der uns, die wir in der einsamen Wüste unseres Körpers wohnen, folgende Gesetze gibt. Diejenigen, die noch unbefleckt sind und der Moral bedürfen, die sollen mit dem Volke außerhalb des Zeltes unter dem Himmel wohnen, wie die thessalischen Priester, wenn sie sich entsühnten. Die ihre Sitten bereits in Ordnung gebracht haben, die sollen in das Heiligtum aufgenommen werden. Sie sollen aber noch nicht die Heiligtümer selbst berühren, sondern zuerst als Schüler der Dialektik, als fleißige Leviten den Heiligtümern der Philosophie dienen. Wenn sie aber zu dieser selbst zugelassen sind, dann mögen sie das eine Mal die Farbenpracht der Königsburg des oberen Gottes, das ist das Sternengewölbe, das andere Mal den himmlischen Leuchter im Schmuck seiner sieben Lichter, das andere Mal die Elemente im Priestertum der Philosophie betrachten. Wenn sie dann zuletzt durch die Verdienste der erhabenen Theologie im Tempel selbst Einlass gefunden haben, dann werden sie, ohne dass der Schleier eines Bildes dazwischen tritt, den Glanz der Gottheit selbst genießen. Das also befiehlt uns Moses. Und dadurch, dass er es uns befiehlt, ermahnt er uns eindringlich, dass wir durch die Philosophie, solange wir können, uns den Weg zur zukünftigen himmlischen Glorie ebnen. Dies finden wir nun aber nicht nur in den mosaischen und christlichen Mysterien, sondern auch die Theologie der Alten zeigt uns den Segen und die Würde der freien Künste, über die ich einmal disputieren wollte. Denn was wollen denn die Griechen anderes, wenn sie bei der Zulassung zu ihren Geheimdiensten verschiedene Grade und Stufen durchmessen? Denn auch bei ihnen erfolgte die Aufnahme in die Mysterien nur für diejenigen, welche schon durch die von uns genannten reinigenden Künste, die Moral und die Dialektik, entsöhnt waren. Was kann das anders sein als eine Deutung der Geheimnisse der Natur durch die Philosophie? Wenn sie so vorbereitet waren, dann erfolgte die sogenannte Epopteia, das heißt die Betrachtung der göttlichen Dinge durch das Licht der Theologie. Wer möchte in solche heiligen Geheimnisse nicht eingeweiht werden? Wer würde da nicht alles Menschliche hintansetzen, die Güte des Glücks verachten, sich um seinen Körper nicht mehr kümmern und wünschen, während er noch hier auf der Erde weilt, zum Gast der Götter zu werden und trunken vom Nektar der Ewigkeit als sterbliches Wesen mit der Gabe der Unsterblichkeit beschenkt zu werden? Wer möchte nicht so von der sokratischen Begeisterung, wie sie Plato in seinem Phädrus besingt, erfasst werden, dass er mit dem Werke der Flügel und Füße von hier, das heißt von der Erde, die im Argen liegt, schnell entflieht und im eiligen Fluge zum himmlischen Jerusalem hinaufgetragen wird? Lasst uns dahin treiben, ihr Väter! Lasst uns dahintreiben von jener sokratischen Begeisterung, die uns selbst außerhalb des Geistes versetzt, wie sie unseren Geist und uns selbst in Gott entrückt. Wir wollen uns von ihnen dahintreiben lassen, wenn wir zuvor selbst das getan haben, was unsere Aufgabe ist. Denn wenn durch einen Sterblichen die Kräfte der Leidenschaften in einem Wettkampf dermaßen angespannt werden, dass das Unbewegte der Reihe nach harmonisch ertönt, und wenn durch die Dialektik die Vernunft sich fortschreitend zur Zahl bewegt, so werden wir durch die Leidenschaft der Musen ergriffen, die himmlische Harmonie mit den Ohren unseres Geistes genießen. Dann wird der Führer der Musen, Bacchus, in seinen Mysterien, das heißt in sichtbaren Zeichen der Natur, uns, wenn wir philosophieren, das Unsichtbare des Gottes zeigen. Er wird uns berauschen mit der Fülle des Hauses Gottes, indem wir wie Moses ganz Gläubige sein werden. Die heilige Theologie tritt dann hinzu und belebt uns mit einer doppelten Leidenschaft. Denn wenn wir erhoben sind zu ihrem strahlenden Glanz, dann können wir in der grenzenlosen Ewigkeit ermessen, was ist, was sein wird, was gewesen ist. Und wenn wir die ursprüngliche Schönheit aufgenommen haben, dann werden wir auch Liebhaber des phöbischen Sehers. Schließlich, von unaussprechlicher Liebe wie von einer Glut durchdrungen, geraten wir, wie entflammte Seraphim, ganz außer uns. Und der Gottheit voll sind wir nicht mehr wir selbst, sondern wir werden der sein, der uns geschaffen hat. Wenn einer die heiligen Namen des Apollo, ihre Bedeutungen und Verborgenheiten durchforschen würde, dann würden ihm jene Geheimnisse zur Genüge zeigen, dass jener Gott nicht weniger ein Philosoph als ein Seher sei. Da dies aber von Ammonius genügend ausgeführt ist, besteht kein Grund, warum ich jetzt nicht anders vorgehen soll. Auf drei delphische Vorschriften mögen die Väter ihren Sinn richten. Sie sind überaus wichtig für diejenigen, welche den heiligen und erhabenen Tempel des Apollo betreten, jenes wahren und nicht erdichteten Gottes, der jede Seele erleuchtet, welche in diese Welt kommt. Ihr werdet sehen, dass uns jene Aussprüche zu nichts anderem ermahnen, als dass wir die dreiteilige Philosophie mit allen Kräften umfassen. Die Philosophia Tripartita, von der auch diese Abhandlung spricht. Da ist zunächst jener Ausspruch Meden Agan, das heißt nichts im Übermaß. Er schreibt uns die Norm und die Regel aller Tugenden vor, durch die Vernunft des Maßes, wovon die Wissenschaft der Moral handelt. Dann folgt jener Ausspruch Gnothi Seauton, das heißt, erkenne dich selbst. Dieser fordert uns auf und ermahnt uns zur Erkenntnis der ganzen Natur, deren Ruhepunkt wie ein Schwan die menschliche Natur ist. Denn wer sich selbst erkennt, erkennt in sich alle Dinge, wie zuerst Zoroaster, danach Plato in seinem Alcibiades geschrieben haben. Zuletzt, wenn wir in dieser Erkenntnis durch die natürliche Philosophie erleuchtet sind und Gott schon ganz nahe gekommen sind, folgt der Ausspruch Ey, das heißt, du bist. Mit diesem theologischen Gruß grüßen wir den wahren Apollo in Vertraulichkeit und Seligkeit. Aber auch den weisen Pythagoras wollen wir befragen, der deswegen besonders weise ist, weil er sich selbst niemals den Namen eines Weisen für würdig gehalten hat. Er lehrt uns zuerst, dass wir uns niemals auf einen Scheffel hinsetzen sollen. Das soll heißen, wir sollen nicht den vernünftigen Teil, mit dem die Seele alles misst, beurteilt und prüft, durch müßige Trägheit verlieren, sondern durch regelmäßige Übung der Dialektik lenken und ständig wachhalten. Dann bedeutet er uns, dass wir uns vor zwei Dingen besonders in Acht nehmen müssen. Wir sollen nicht gegen die Sonne den Hahn ablassen, und wir sollen nicht, während wir ein Opfer darbringen, uns die Nägel beschneiden, sondern nachdem wir uns durch die Moral sowohl von dem Drang der überfließenden Begierden entleert haben, als auch die vorstehenden Ränder der Nägel, welche gewissermaßen die scharfen Spitzen des Zorns verkörpern und damit die Stacheln der Seele beschnitten haben, dann erst sollen wir an dem Heiligen, das heißt an den Mysterien des Bacchus, die ich oben erwähnt habe, teilnehmen. Der Vater und Führer des Bacchus aber wird mit Recht die Sonne genannt. Wir sollen dann anfangen, in unserer Betrachtung frei zu werden. Zuletzt ermahnt er uns, dass wir einen Hahn nähren sollen. Das heißt, wir sollen den göttlichen Teil unserer Seele durch die Kenntnis der göttlichen Dinge wie durch eine kräftige Speise und durch himmlische Ambrosia nähren. Das ist der Hahn, bei dessen Anblick der Löwe, das heißt jegliche irdische Gewalt, erschrickt und sich fürchtet. Das ist jener Hahn, dem die Weisheit verliehen ist, wie wir bei Hiob lesen. Wenn dieser Hahn kräht, dann wird der irrende Mensch wieder weise. Dieser Hahn lässt im Dämmer der Morgenröte, während noch die Morgensterne Gott loben, täglich seine Stimme melodisch erschallen. Von diesem Hahn sagte der sterbende Sokrates, als er hoffte, er werde die Göttlichkeit seiner Seele mit der Göttlichkeit einer größeren Welt vereinigen, dass er ihn noch dem Äskulap schulde. Das soll aber heißen, dem Arzte der Seele, da er aus jeder Befleckung mit einer Krankheit schon herausgetreten war. Nun wollen wir auch die Schriften der Chaldäer prüfen. Und wir werden dabei sehen, wenn ihnen Glauben geschenkt wird, dass durch dieselben Wissenschaften den Sterblichen der Weg zum Glück offen stehe. Die chaldäischen Dolmetscher übermitteln uns folgende Erzählung des Zoroaster. Einst hätte die Seele Flügel gehabt, als ihr aber die Federn ausfielen, sei sie jäh in den Körper hinabgestürzt. Wenn jene aber wieder nachwüchsen, fliege sie zu den Göttern zurück. Als ihn aber die Schüler fragten, wodurch denn die Flügel wieder Federn bekämen, so daß die Seele den Vögeln gleich fliegen könnte, sagte er, dadurch, daß ihr die Flügel in die Wasser des Lebens eintaucht. Als diese dann weiter fragten, wo sie dieses Wasser suchen sollten, da antwortete er ihnen durch ein Gleichnis, denn das war die Gewohnheit dieses Mannes. Der Garten Gottes wird durch vier Flüsse gereinigt und benetzt. Aus ihnen möget auch ihr das heilsame Wasser schöpfen. Es ist aber der Name des Flusses, der von Norden kommt, Pishon, das bedeutet das Richtige. Der Name des Flusses, der von Westen kommt, heißt Dichon, das bedeutet Sühnung. Der Name des Flusses von Osten ist Chidekel, das will sagen das Licht. Und der Name des Flusses von Mittag ist Perath, was wir mit Frömmigkeit übersetzen können. Betrachtet nun aber aufmerksam, verehrte Väter, was diese Lehren des Zoroaster bedeuten. Wahrhaftig doch nichts anderes, als dass wir mit der moralischen Wissenschaft gleich dem Nordwind auf dem iberischen Meer den Schmutz unserer Augen reinigen. Und wenn der Nordwind nachgelassen hat, dass wir dann durch die Dialektik ihre Schärfe zum Richtigen lindern. Während wir in der natürlichen Betrachtung uns noch geduldig an das noch schwache Licht der Wahrheit, gleichsam an die Wege der entstehenden Sonne gewöhnten, so sollen wir dann endlich durch die Frömmigkeit der Theologie und durch den heiligen Kult des Gottes wie himmlische Adler uns in den strahlenden Glanz der mittäglichen Sonne erheben. Das sind wahrscheinlich auch jene von David zuerst besungenen, von Augustinus dann weiter ausgeführten morgendlichen, mittäglichen und abendlichen Gedanken. Das ist jenes mittägliche Licht, das die Seraphim zu Ende entflammt und die Cherubim in gleicher Weise erleuchtet. Das ist jene Gegend, nach welcher der alte Vater Abraham immer wanderte. Das ist jener Ort, an dem für die unreinen Geister kein Platz ist, wie uns die kabbalistischen und maurischen Lehren überliefert haben. Freilich ist es nur erlaubt, etwas von diesen geheimen Mysterien in symbolischer Form vor die Öffentlichkeit zu bringen, nachdem durch den plötzlichen Fall vom Himmel das Haupt unseres Menschen geschädigt ist und nachdem, wie Jeremias lehrt, der Tod durch das Fenster eingetreten ist und Leber und Herz verdorben hat. Wir wollen daher den himmlischen Arzt Raphael anrufen, damit er uns mit den heilsamen Medizinen der Moral und der Dialektik befreie. Wenn wir dann wieder gesund geworden sind, dann wird in uns die Kraft Gottes, nämlich Gabriel, wohnen, der uns durch die Wunder der Natur führen und uns überall die Kraft und Macht Gottes zeigen wird. Er wird uns aber zuletzt dem Hohepriester Michael übergeben, und dieser wird diejenigen, die sich im Dienste der Philosophie wohlverdient gemacht haben, mit dem Priestertum der Theologie gleichsam wie mit einer Krone, mit einem kostbaren Edelstein verziert, auszeichnen. Das alles, verehrte Väter, sind die Gründe, die mich zum Studium der Philosophie nicht nur ermuntert, sondern sogar gezwungen haben. Ich würde das alles sicherlich nicht sagen, wenn ich nicht auf diejenigen antworten müsste, welche das Studium der Philosophie besonders unter vornehmen Leuten oder überhaupt unter allen, die sich eines mäßigen Vermögens erfreuen, zu verdammen pflegen. Es befindet sich nämlich bereits die ganze Beschäftigung mit der Philosophie eher in Verachtung und Schande als in Ehre und Ansehen. Und das ist gerade das Unglück unseres Zeitalters. So sehr hat fast alle Köpfe diese verderbliche und ungeheuerliche Meinung befallen, man dürfe überhaupt nicht oder nur wenig philosophieren, sich also nicht der Ursachen der Dinge, der Wege der Natur, der Vernunft des Universums, der Absichten Gottes, der Geheimnisse der Himmel und der Erde vergewissern, wenn man nicht dadurch eine Gunst erlangen oder sich eines materiellen Vorteils verschaffen könne. Dass es schon dahin gekommen ist, dass diejenigen bedauerlicherweise nicht mehr für weise gehalten werden, die nicht aus dem Studium der Weisheit einen Erwerb machen. Was so viel bedeutet, als wenn man die züchtige Pallas, welche die Gaben der Götter unter die Menschen verteilt, hinauswirft und schmählich davonjagt. Niemanden hat sie, der sie liebt, der ihr günstig gesonnen ist, wenn sie nicht selbst sich preisgibt und schlechtes Geld als empfangenen Lohn für ihre blüteberaubte Jungfräulichkeit in das Kästchen ihres Liebhabers legt. Dies alles behaupte ich nicht ohne schmerzhafte Empörung, nicht von den Fürsten dieser Zeit, sondern von den Philosophen, welche deswegen glauben und lehren, man dürfe nicht philosophieren, weil für die Philosophen kein Sold und keine Belohnung festgesetzt sei. Als ob nicht gerade aus dem Sinn des Wortes Philosophie hervorgehe, dass sie selbst alles andere als Philosophen seien. Da aber ihr ganzes Leben entweder auf Erwerb oder auf Ehrgeiz beruht, kommen sie niemals zur Erkenntnis der Wahrheit selbst. Ich rechne es mir zur Ehre an und lobe mich selbst darin, ohne zu erröten, dass ich niemals aus einer anderen Ursache philosophiert habe, als damit philosophiert werde. Noch habe ich aus meinen Studien und aus meinen wissenschaftlichen Arbeiten jemals einen anderen Lohn oder eine andere Frucht gesucht als die Bildung meines Geistes und die Erkenntnis der von mir über alles ersehnten Wahrheit. Ihr habe ich mich mit solcher Begierde und Liebe hingegeben, dass ich alle Sorge um private und öffentliche Angelegenheiten willig außer Acht gelassen habe. Ich habe mich ganz der Muße und Betrachtung hingegeben, von der mich keinerlei Missgunst neidischer Menschen noch die Schmähungen der Feinde der Weisheit weder vorher abgeschreckt haben, noch in Zukunft abschrecken werden. Denn nach meiner Ansicht hängt die Philosophie mehr von ihrem eigenen Gewissen ab, als von fremden Urteilen. Und ich habe mich nicht so sehr davor gehütet, etwas Schlechtes über mich zu hören, als vielmehr davor, selbst etwas Schlechtes zu sagen oder zu tun. Ebenso war ich mir darüber vollkommen im Klaren, verehrte Väter, dass diese meine Disputation euch allen, die ihr den guten Wissenschaften wohlgesonnen seid und sie durch eure geehrte Anwesenheit auszeichnen wolltet, ebenso willkommen und angenehm sein würde, wie sie vielen anderen beschwerlich und lästig sein wird. Ich weiß auch, dass es nicht an Leuten fehlt, die mein Unternehmen von vornherein verdammt haben und es auch in der Gegenwart mit vielerlei Ausdrücken verdammen. Es gibt gewöhnlich nicht wenige, ich möchte sogar sagen mehr, Schimpfbolde gegen das, was wohl und ordentlich zur Tugend, als gegen das, was böse und falsch zum Laster führt. Es gibt auch Leute, welche diese ganze Art des Disputierens und diese Einrichtung der öffentlichen Debatten über wissenschaftliche Fragen nicht billigen. Sie behaupten im Ernst, dass sie mehr zu einem Prahlen mit Geist und zu einer Schaustellung der Gelehrsamkeit führen, als zu einem wirklichen Messen und Vergleichen des Wissens. Dann gibt es solche, welche zwar nichts gegen diese Art geistiger Übung haben, die es aber in keiner Weise billigen, dass ich in diesem Alter, das soll heißen, wo ich doch erst 24 Jahre alt bin, gewagt habe, mich zu einer Disputation zu stellen über die erhabensten Geheimnisse der christlichen Theologie, über die tiefsten Stellen der Philosophie, über unbekannte Wissenschaften. Und dazu noch in der berühmtesten Stadt, vor der ansehnlichsten Versammlung der gelehrtesten Leute, vor einem apostolischen Senat. Andere wollen mir zwar gütig erlauben, dass ich disputiere, aber das wollen sie mir nicht zugestehen, dass ich über 900 Thesen eine Disputation abhalte. Und verleumden mich, dass dieses ebenso überflüssig und ehrgeizig sei, wie es auch über meine Kräfte hinausgehe. Auf diese Vorwürfe hin hätte ich dieses auf der Stelle die Hand gegeben, wenn die Philosophie, zu der ich mich bekenne, mich so gelehrt hätte. Auch jetzt würde ich nach der Lehre meiner Philosophie nicht antworten, wenn ich selbst glaubte, dass diese Disputation zwischen uns nur abgehalten würde, mit dem Vorsatz, uns zu streiten und zu zanken. Deswegen soll jeder Vorsatz des Schmähens und Herausforderns und jede Scheelsucht, von der Plato schreibt, dass sie von dem Reich des Göttlichen abwesend sei, auch aus unserem Herzen verbannt sein. Ob aber ich gerade disputieren soll und ob ich auch über so viele Fragen disputieren soll, darüber wollen wir freundschaftlich Nachforschungen anstellen. Zuerst möchte ich über diejenigen, welche die Sitte des öffentlichen Disputierens verleumden, nicht allzu viel sagen. Ist doch diese Schuld, wenn man es überhaupt Schuld nennen will, euch allen, ihr ausgezeichneten Doktoren, die ihr euch öfters dieser Aufgabe mit Ruhm und Glanz unterzogen habt, aber auch dem Plato und dem Aristoteles, schließlich den berufensten Philosophen aller Zeiten mit mir gemeinsam. Sie waren alle gewiss, dass um zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen, die sie suchten, es keine bessere Übung gäbe als den häufigen Besuch der Disputationen. Wie nämlich durch die Gymnastik die Kräfte des Körpers sich festigen, so werden auch zweifellos in dieser literarischen Palästra die Kräfte des Geistes bei weitem stärker und rüstiger. Ich glaube auch nicht, dass die Dichter, wenn sie die Waffen der Pallas besingen, oder die Hebräer, wenn sie Barezel, das Eisen, ein Sinnbild der Weisen nennen, etwas anderes damit meinen als die hochangesehenen Wettkämpfe, die zur Erlangung der Weisheit mehr als notwendig sind. Damit hängt es auch zusammen, dass die Chaldäer bei dem Horoskop dessen, der ein Philosoph werden soll, es gerne sehen, wenn Mars den Merkur in einer dreieckigen Konstellation erblickt. Das soll bedeuten, wenn man die Auseinandersetzungen, den Krieg, hinwegnimmt, dann wird die gesamte zukünftige Philosophie schläfrig und langweilig. Gegen diejenigen freilich, welche meinen, dass ich diesem Gebiete nicht gewachsen sei, ist es schwieriger, mich zu verteidigen. Denn wenn ich sage, ich bin ihm gewachsen, dann erhalte ich das Zeugnis eines unbescheidenen Menschen, der sich allzu stark fühlt. Wenn ich gestehe, ich bin ihm nicht gewachsen, erhalte ich das Zeugnis eines vorwitzigen und unbesonnenen Menschen. Ihr seht, in was für Schwierigkeiten ich geraten bin und wie ich mich in einer Lage befinde, in der ich ohne Schuld nichts über mich versprechen kann, was ich ohne Schuld nicht halten kann. Ich könnte vielleicht den Ausspruch des Hiob anführen, dass, was ein Geist sei, ein Geist in allen Dingen sei. Oder ich könnte mit Timotheus sagen, höret, niemand möge deine Jugend verachten. Aber aus meinem eigenen Gewissen heraus möchte ich lieber und wahrheitsgemäßer sagen, dass ich nichts Großes oder Außergewöhnliches besitze, dass ich sehr fleißig und äußerst begierig nach den guten Wissenschaften bin, das will ich nicht in Abrede stellen, aber den Namen eines Gelehrten nehme ich keineswegs in Anspruch. Dass ich mir eine so große Last auf meine Schultern aufgeladen habe, das ist darum auch nicht deswegen geschehen, weil ich mir meiner Schwäche nicht bewusst gewesen wäre, sondern ich wusste ganz genau, eine Eigenart der literarischen Kämpfe ist, dass es von Vorteil ist, wenn man in ihnen besiegt wird. Daher kommt es, dass gerade der Schwächste diese Kämpfe nicht verachten, sondern sie mit Recht suchen kann und muss. Denn wenn einer in ihnen unterliegt, dann erleidet er eine Wohltat seitens des Siegers und kein Unrecht, da er ja durch ihn reicher, das heißt gelehrter und geschickter in zukünftigen Schlachten nach Hause zurückkehrt. Von dieser Hoffnung beseelt habe ich mich nicht gescheut, als schwacher Soldat mit den tapfersten und tüchtigsten aller einen so schweren Kampf zu wagen. Wenn dies trotzdem zu verwegen geschehen ist, dann möge man doch lieber über den Ausgang der Schlacht als über unsere Jugend sein Urteil abgeben. Es bleibt noch übrig, dass ich an dritter Stelle denjenigen antworte, die durch die allzu große Zahl der vorgeschlagenen Thesen beleidigt werden, gleichsam als wenn auf ihren Schultern diese Last ruhte und als wenn ich es nicht ganz allein wäre, der diese Arbeit auszuhalten hat. Denn ich halte es wahrlich für unangebracht und wunderlich, wenn man fremden Fleiß ein Maß setzen will. Oder wenn man, wie Cicero sagt, in einer Sache, die desto besser ist, je größer sie ist, nur die Mittelmäßigkeit wünscht. Überhaupt, wenn ich so Großes gewagt habe, dann bestanden notwendigerweise nur zwei Möglichkeiten, zu unterliegen oder zu bestehen. Wenn ich bestehen würde, dann sehe ich nicht ein, warum es löblich sein soll, wenn ich in 10 Fragen den Sieg davontrage, während es schuldig sein soll, wenn ich in 900 Fragen gesiegt hätte. Würde ich unterliegen, dann hätten diejenigen, die mich hassen, einen Grund, mich anzuklagen, diejenigen, die mich lieben, einen Grund, mich zu entschuldigen. Denn wenn in einem so großen und schweren Unternehmen ein junger Mensch mit geringem Geiste und schwacher Gelehrsamkeit einmal unterlegen ist, das wäre doch viel eher der Verzeihung als der Anklage wert. Oder wie es beim Dichter heißt, wenn die Kräfte fehlen, dann soll wenigstens die Kühnheit gelobt werden. In großen Dingen ist es genug, wenn man gewollt hat. Wenn daher in unserer Zeit viele den Gorgias aus Leontini nachahmen und nicht nur über 900, sondern über alle Fragen aller Wissenschaften ihre Disputationen abzuhalten pflegen, und zwar nicht ohne, dass man sie dafür lobt, warum soll es denn mir da nicht erlaubt sein, zumindest ohne, dass man es mir als Schuld anrechnet, zwar über viele, aber dabei doch über bestimmte und genau umrissene Themen zu disputieren. Aber man sagt, das ist überflüssig und gefährlich. Ich hingegen behaupte, das sei nicht zum Überfluss, sondern aus Notwendigkeit von mir getan worden. Und wenn jene einmal mit mir die Art meines Philosophierens betrachten würden, dann würden sie sogar wieder ihren Willen zugeben müssen, dass es vollkommen notwendig sei. Diejenigen nämlich, die sich irgendeinem Schulphilosophen angeschlossen haben, die zum Beispiel dem Thomas oder dem Scotus folgen, die jetzt am meisten in den Händen sind, die freilich können auch mit der Diskussion weniger Themen ein Gefecht für ihre Lehre bestehen. Ich hingegen habe mich selbst dahin belehrt, dass ich nicht auf die Worte eines Einzigen schwöre, sondern dass ich mich auf alle Lehrer der Philosophie stütze, dass ich alle Schriften genau durchsuche, dass ich alle Schulen anerkenne. Daher muss ich auch über alle diese etwas sagen, damit ich nicht als Verteidiger eines einzelnen privaten Dogmas alle übrigen hintanstelle und dadurch als befangen erscheine. Denn es lässt sich nicht umgehen, selbst wenn man über einzelne Philosophen wenige Thesen vorbringt, dass es dann, wenn man über alle disputieren will, sehr viel sein werden. Auch das möge niemand an mir verdammen, dass ich von dort, wohin mich der Wind auch immer getragen hat, als ein Gast Abschied nehme. Das kann man nämlich schon bei allen antiken Philosophen beobachten, dass sie alle Arten von Schriftstellern studieren und dass sie an keiner Abhandlung ungelesen vorübergehen. Besonders wird dies von Aristoteles berichtet, der deswegen von Plato auch Anagnostes, das heißt der Leser, genannt wurde. Und zweifellos ist es auch das Zeichen eines engen Geistes, wenn man sich immer nur in den Mauern einer Säulenhalle oder einer Akademie aufgehalten hat. Man kann auch nicht aus allem für sich das eigene richtig auswählen, wenn man nicht vorher sich mit allem persönlich vertraut gemacht hat. Nimm noch hinzu, dass in jeder Philosophenschule etwas Besonderes ist, was sie nicht mit den übrigen gemeinsam hat. Und das will ich nun an denjenigen unserer Denker, zu denen die Philosophie zuletzt gekommen ist, darlegen. In Johannes Scotus finden wir eine gewisse Lebendigkeit und die Kunst der Zergliederung. In Thomas hingegen die ruhige Sicherheit und die harmonische Kunst des Maßes. Ägidius ist als Denker sauber und genau, Franziskus hingegen scharf und zugespitzt. Bei Albertus bewundern wir den Sinn für das Altehrwürdige, die Weite und Größe des Blickes. Henricus, wie mir scheint, ist immer tief und ehrwürdig. Unter den arabischen Philosophen finden wir bei Averroes etwas Festes und Unerschütterliches. Avempace und Al-Farabi sind ernst und nachdenklich. Avicenna ist ein göttlicher und ganz platonischer Denker. Die Philosophie der Griechen ist im Allgemeinen eine glänzende, besonders aber eine keusche, das heißt originale Philosophie. Sie besitzt bei Simplicius Reichtum und Fülle, bei Themistius ist sie elegant und geht immer den kürzesten Weg. Bei Alexander ist sie von gelehrter Konsequenz, die des Theophrastus ist mit großem Fleiß ausgearbeitet, die des Ammonius liest sich glatt und angenehm. Willst du dich aber zu den Platonikern wenden, so kann ich nur über wenige ein Urteil abgeben. Bei Porphyrios wirst du durch die Fülle des Stoffes und die mannigfache Art religiöser Wahrheit erfreut. Bei Jamblichus wirst du die geheimere Philosophie und die Mysterien der barbarischen Völker mit Verehrung studieren. Bei Plotin wirst du zuerst gar nicht wissen, was du am meisten bewundern sollst, weil er schlechthin von allen Seiten her bewundert werden muss. Wenn er über göttliche Dinge göttlich, über menschliche Dinge weit über alles menschliche Fassungsvermögen hinaus spricht, dann verstehen ihn in seiner gelehrten Dunkelheit kaum die Platoniker, trotz aller Anstrengungen. Einige neu hinzugekommene möchte ich lieber übergehen, wie den Proklus, der in asiatischer Fruchtbarkeit glänzt, und diejenigen, die wieder von ihm abhängig sind, wie Hermias, Damaskius, Olympiodorus und mehrere andere. In ihnen allen leuchtet immer jenes berühmte To Theon, das heißt das Göttliche, das besondere Symbol der Platoniker. Dazu kommt noch hinzu, dass wenn es irgendeine Sekte gibt, welche gegen die Lehren der Wahrheit angeht und mit den guten Gründen des Geistes ihr schändliches Spiel treibt, sie dadurch die Wahrheit festigt und nicht erschüttert. Gleichsam wie man durch eine heftig schüttelnde Bewegung die Flamme nicht auslöscht, sondern nur noch anfacht. Aus diesem Grunde wollte ich nicht nur die Lehrmeinungen einer einzigen, wie es einigen gefiel, sondern vieler Philosophen vor die Öffentlichkeit bringen. Sollte doch durch die Sammlung der verschiedenen Schulen und durch eine mannigfaltige philosophische Diskussion jener Glanz der Wahrheit, den Plato in seinen Briefen erwähnt, in unseren Seelen wie die aufgehende Sonne aus der Höhe umso heller erstrahlen. Denn was wäre es, wenn man etwa nur die Philosophie der Lateiner, die des Thomas, Scotus, Egidius, Franziskus, Henricus behandelte, die griechischen und arabischen Philosophen aber ausließe, wo doch alle Weisheit von den Barbaren zu den Griechen, von den Griechen zu uns geflossen ist. So sind die Unsrigen immer der Meinung gewesen, dass sie in der Art ihres Philosophierens auf dem Boden fremder Erfindungen stehen und dass es für sie genüge, wenn sie das aus der Fremde gekommene zur Vollkommenheit ausbildeten. Was war es denn Großes, sich mit den Peripatetikern über die Natur zu unterhalten, wenn nicht auch die Akademie der Platoniker herbeigerufen wurde? Deren Philosophie, besonders soweit sie die göttlichen Dinge betrifft, ist unter allen Philosophen nach dem Zeugnis Augustinus immer als die heiligste angesehen worden. Und wird jetzt von mir zum ersten Male, soweit ich weiß, man verzeihe mir diese Feststellung, nach vielen Jahrhunderten wieder in einer öffentlichen Disputation verteidigt. Was das anbelangt, dass man die Meinungen der anderen, wie viel es ihrer auch immer waren, so behandle, als ob Menschen ohne Kennwort zum Gastmahl der Philosophen hinzutreten, so fügen wir hinzu, dass es nichts gäbe, was nur unser sei, was nur durch unseren Geist entstanden und erarbeitet sei. Es ist freilich in der Tat nicht edel, wie Seneca sagt, nur aus einem Kommentar weise zu sein. Und hätten die Erfindungen unserer Vorfahren unserem Fleiß gleichsam den Weg versperrt, als ob die Kraft der Natur in uns unfruchtbar geworden sei, so dass sie nichts aus sich gebären kann, was die Wahrheit, wenn es sie nicht gleich beweist, so doch von Ferne grüßt. Wie der Bauer auf seinem Acker und der Gatte bei seiner Gemahlin die Unfruchtbarkeit hasst, so hasst gewiss noch viel mehr eine unfruchtbare Seele der mit ihr eng verbundene göttliche Geist, da er ja von ihr eine weit vornehmere Nachkommenschaft ersehnt. Deswegen war ich auch nicht zufrieden mit den allgemein bekannten Lehren und habe noch vieles aus der ehrwürdigen Theologie des Mercurius Trismegistus, vieles aus den Wissenschaften der Chaldäer und des Pythagoras und vieles aus den geheimen Mysterien der Hebräer hinzugefügt. Sehr vieles ist auch von uns selbst gefunden und überdacht und als These für eine Disputation über natürliche und göttliche Dinge vorgeschlagen worden. Eine derartige These ist zum Beispiel die über die Einheit und Übereinstimmung des Plato und des Aristoteles. Diese ist zwar von vielen bereits vorher geglaubt worden, bisher aber noch von niemand genügend bewiesen worden. Boetius bei den Lateinern hatte versprochen, diesen Beweis zu liefern. Man wird nicht finden, dass er dieses Versprechen gehalten hat. Simplicius bei den Griechen bekennt dasselbe, wenn er doch das auch zeigte, was er verspricht. Auch Augustinus schreibt in Contra Academicus, dass es nicht an mehreren gefehlt hätte, die durch sehr scharfsinnige Disputationen dasselbe zu beweisen versucht hätten, nämlich dass die Philosophie Platos und des Aristoteles ein und dieselbe sei. Ebenso sagt zwar Johannes Grammaticus, dass nur bei denjenigen ein wesentlicher Unterschied zwischen Plato und Aristoteles sei, welche die Aussprüche Platos nicht verständen. Den Beweis dafür hat aber auch er der Nachwelt überlassen. Wir haben aber dazu noch mehrere Thesen hinzugefügt, in denen wir beweisen, dass mehrere Meinungen des Scotus und des Thomas, ebenso des Averroes und des Avicenna, von denen man gemeinhin annimmt, dass sie sich widersprechen, im Grunde miteinander übereinstimmen. An zweiter Stelle nach unserer vergleichenden Arbeit über platonische und aristotelische Philosophie haben wir 72 neue physische und metaphysische Lehrsätze aufgestellt. Wer sich an diese hält, der wird, wie sich gewiss bald zeigen wird, jede beliebige ihm gestellte Frage über natürliche und göttliche Dinge auf eine ganz andere Art und Weise lösen können, als durch diejenige Philosophie, die jetzt auf den Schulen doziert und von den Doktoren unserer Jahrhunderte getrieben wird. Es soll auch niemand darüber erstaunt sein, verehrte Väter, dass ich als ein so junger Mensch und in einem so zarten Alter, in dem es sonst kaum erlaubt ist, wie einige mir vorwerfen, die Kommentare anderer zu lesen, nun sogar selbst eine eigene neue Philosophie vorbringen will. Man möge sie loben, wenn sie verteidigt wird, man möge sie verdammen, wenn sie missfällt, man möge aber schließlich, wenn es um die Beurteilung unserer Ideen und unserer Schriften geht, nicht die Jahre ihres Verfassers, sondern viel lieber ihre Verdienste und Nichtverdienste aufzählen. Außer jener Philosophie gibt es aber auch noch eine andere, neue Art des Philosophierens, die wir gleichfalls angeführt haben, nämlich die durch die Zahlen. Es ist zugleich jene alte, die bei den alten Theologen, besonders bei Pythagoras, bei Aglaophamus, bei Philolaus, bei Plato und den früheren Platonikern gepflegt wurde. Aber was in dieser Zeit so berühmt war, das ist durch die Sorglosigkeit der Nachkommen dermaßen in Vergessenheit geraten, dass man kaum noch Spuren davon finden kann. So schreibt Plato in der Epinomis, dass unter allen betrachtenden freien Künsten und Wissenschaften die Wissenschaft des Zählens die vornehmste und göttlichste sei. Ebenso antwortete er auf die Frage, warum der Mensch das weiseste Lebewesen sei, deswegen, weil er zählen kann. Dieses Satzes erinnert sich auch Aristoteles in seinen Problemata. Abu Massa schreibt von einem Ausspruch des Avensoa aus Babylon, dass der Mensch alles verstände, der zu zählen verstehe. Das könnte natürlich nicht wahr sein, wenn diese Kunst des Zählens dieselbe wäre, in welcher die Kaufleute am erfahrensten sind. Auch Plato ermahnt uns mit deutlicher Stimme einzusehen, dass die göttliche Arithmetik nicht die Arithmetik der Kaufleute sei. Nachdem es mir ausgemacht erschien, ich müsse mich auch dem Wagnis der Erforschung jener so hochgerühmten Arithmetik unterziehen, habe ich versprochen, auf 74 Fragen über Zahlen, die man als die wichtigsten zwischen den physischen und den göttlichen Fragen betrachtet, öffentlich zu antworten. Ferner haben wir zur Disputation vorgeschlagen Thesen über die Magie. In ihnen wollen wir zeigen, dass es eine doppelte Magie gäbe, von denen die eine nur durch Hilfe und Macht der Dämonen besteht, was bei Gott verdammenswert und abscheulich ist. Die andere aber, wenn in erlaubter Weise geforscht wird, ist nichts anderes als die absolute Vollendung der Naturphilosophie. Wenn von beiden die Rede ist, so halten die Griechen die erstere nicht einmal des Namens der Magie für würdig, sondern nennen sie Goetheia. Die zweite aber nennen sie mit ihrem eigentlichen richtigen Namen Mageia, als die vollkommenste, höchste Weisheit. Denn wie Porphyrius berichtet, bedeutet in der persischen Sprache der Magier dasselbe wie bei uns der Dolmetscher und Verehrer der göttlichen Dinge. Zwischen diesen beiden Künsten, verehrte Väter, besteht aber eine große, sogar sehr große Unähnlichkeit und Verschiedenheit. Die erstere verdammt und verwünscht nicht nur die christliche Religion, sondern alle Gesetze und alle Staatsverfassungen. Die zweite hingegen billigen alle Weisen und alle Völker, die sich um das Studium der himmlischen und göttlichen Dinge bemühen, auf das Innigste. Die erstere ist die trügerischste aller Künste, die zweite hingegen eine erhabene und heilige Philosophie. Jene ist unwirksam und eitel, diese aber zuverlässig und sicher. Wer sich jener hingab, musste es immer verheimlichen, was bei den Klassikern Schande und Schmach bedeutete. Aus dieser hingegen hat man schon von alters her und beinahe immer höchsten Ruhm in den Wissenschaften erstrebt. Jene hat niemals ein gelehrter Philosoph studiert oder irgendjemand, dem es um die Erlernung der schönen Künste ging. Um diese aber zu lernen, sind Pythagoras, Empedokles, Demokrit und Plato über das Meer gefahren. Wenn sie zurückkamen, haben sie dieselbe gepredigt und in Geheimlehren weiter überliefert. Die erstere wird weder durch irgendwelche Vernunftgründe noch durch das Ansehen irgendeines klassischen Autors bewiesen. Diese hat besonders zwei Autoren zur Stütze und wird durch sie wie durch zwei berühmte Eltern geehrt. Nämlich den Zalmoxis, welchen wieder Abaris Hyperboreus nachgeahmt hat, und den Zoroaster, also keinen irgend beliebigen, sondern den berühmten Sohn des Oromasus. Wenn wir bei Plato nachforschen, was es mit der Magie der beiden auf sich habe, so antwortet er uns darauf im Alkibiades: Die Magie des Zoroaster ist nichts anderes als die Wissenschaft von den göttlichen Dingen, in welcher die persischen Prinzen erzogen wurden. Nach dem Vorbild des Weltreiches sollten sie so lernen, ihr eigenes Reich zu regieren. Im Charmides antwortet er uns, dass die Magie des Zalmoxis eine Arznei der Seele sei, welche der Seele Maß, dem Körper aber Gesundheit verleihe. Ihren Spuren sind nachher gefolgt Charondas, Damigeron, Apollonios, Hostanes und Dardanus. Auch Homer ist hierin gefolgt. Wir werden später in unserer poetischen Theologie beweisen, dass er diese Weisheit, wie alle anderen Weisheiten, mit der Erzählung von den Irrfahrten des Odysseus verborgen dargestellt hat. Gefolgt sind darin Eudoxus und Hermippus, ebenfalls alle pythagoreischen und platonischen Mysterien. Von den Jüngeren, die davon eine Witterung bekommen haben, konnte ich drei finden. Den Araber Alcindus, Roger Bacon und Guillemus aus Paris. Auch Plotin denkt an sie, und zwar an der Stelle, wo er beweist, dass der Magier ein Diener und nicht ein Schöpfer der Natur sei. Diese Magie billigt jener weise Mann auf das Allerstärkste. Die andere hingegen hat er so verabscheut, dass, als er einmal zu einem Opfer der bösen Dämonen gerufen wurde, er gesagt haben soll, es wäre richtiger, jene kämen zu ihm, als er zu ihnen. Und das Ganze mit Recht. Wie nämlich jene Magie den Menschen zum unterworfenen Sklaven der finsteren Mächte macht, so macht diese ihn zu ihrem Fürsten und Herrn. Die erstere darf für sich weder den Namen einer Kunst noch einer Wissenschaft fordern. Die zweite aber ist voll der erhabenen Mysterien. Sie umfasst die tiefe Betrachtung der geheimsten Dinge und die Erkenntnis der gesamten Natur. Sie befindet sich durch die Güte Gottes zerstreut unter den Keimkräften der Welt. Und aus den Schlupfwinkeln ruft sie uns zum Licht empor. Sie schafft nicht so sehr Wunderbares, als dass sie dem Schöpfer der Natur nach Kräften dient. Diese Magie durchforscht auf das Eifrigste die Magie der Welt, welche die Griechen deutlicher Sympatheia nennen. Sie besitzt eine durchblickende Kenntnis von den Wechselbeziehungen der Naturen. Und dadurch, dass sie sich der ursprünglichen Eigenschaften eines jeden Dinges und der von ihm ausgehenden Reize bedient, welche die Magier Junges nennen, offenbart sie alles, was in den Hintergründen der Welt, im Schoße der Natur, in den Erscheinungen und den Geheimnissen der Gottheit verborgen liegt, als wenn sie selbst schöpferisch wäre. Und wie der Landmann die Ulmen mit den Reben des Weinstocks, so vermählt der Magier die Erde mit dem Himmel, das heißt, das Untere mit den Gaben und Kräften der Oberwelt. So kommt es auch, dass jene ungeheuerlich und schädlich, diese aber göttlich und heilsam erscheint. Die erstere macht deswegen auch den Menschen zum Sklaven der Feinde Gottes und ruft ihn von Gott hinweg. Die andere aber fordert auf zur Bewunderung der Werke Gottes, und in reicher Fülle folgen ihr Liebe, Glaube und Hoffnung gewiss. Denn was könnte wohl mehr zur wahren Religion, zur Verehrung Gottes antreiben als die ständige Betrachtung der Wunder Gottes? Wenn wir diese in der natürlichen Magie, über die wir jetzt reden, wohl durchforscht haben, dann werden wir umso brennender nach der Verehrung und zur Liebe des Künstlers getrieben werden. Aus vollem Herzen singen wir dann: Himmel und Erde sind voll von der Majestät deiner Herrlichkeit. Aber damit haben wir nun genug über die Magie gesprochen. Ich weiß freilich, dass es immer noch viele gibt, welche, genau wie die Hunde, die Unbekannten immer anbellen, auch die Magie verdammen, hassen und nicht verstehen. Ich komme nun zu denjenigen Gedanken, die ich aus den alten Geheimschriften der Hebräer herausgezogen und zur Bestärkung des katholischen Glaubens herbeigezogen habe. Damit sie nun nicht von denen, welche sie nicht kennen, für willkürliche Erfindungen, Possen oder müßige Fabeln gehalten werden, so will ich, dass alle einsehen, wie es mit ihnen steht, woher sie stammen, durch welch berühmte Klassiker sie bestätigt sind. Ferner, wie ungewöhnlich, wie göttlich sie sind und wie notwendig für die Unsrigen in der Verteidigung der Religion gegen die unziemlichen Beschimpfungen der Hebräer. Denn es berichten nicht nur die berühmten Gelehrten der Hebräer, sondern von den Unsrigen auch Esdras, Hilarius und Origenes, dass Moses nicht nur das Gesetz, das er in 5 Büchern aufgezeichnet der Nachwelt hinterlassen hat, sondern auch eine geheime und wahre Auslegung des Gesetzes auf dem Berge von Gott empfangen habe. Es wurde ihm aber von Gott geboten, dass er nur das Gesetz dem Volke bekannt gäbe. Die Auslegung des Gesetzes aber sollte er weder schriftlich niederlegen noch dem Volke verkünden, sondern er solle es nur dem Josua allein und dieser wiederum den anderen ihm folgenden hohen Priestern unter strenger Verpflichtung des Stillschweigens offenbaren. Denn es war ja genügend, wenn durch die einfache Geschichte Gottes Macht, sein Zorn gegen die Gottlosen, seine Milde gegen die Guten, seine Gerechtigkeit gegen alle erkannt würde. Und wenn durch die heilsamen göttlichen Gebote ein glückliches und seliges Leben und Kult der wahren Religion gelehrt würde. Aber die geheimen Mysterien, die unter der Hülle des Gesetzes und unter dem Schutt der Worte verborgen liegen, die Geheimnisse der höchsten Gottheit, sie dem Volke zu offenbaren, was wäre dies anders gewesen, als das Heilige den Hunden preisgeben und Perlen vor die Säue werfen? Sie mussten also vor dem Volke geheim gehalten und nur den Vollkommenen offenbart werden. Aber selbst unter ihnen, erklärt Paulus, dürfe man von der Weisheit nicht aus menschlicher Absicht, sondern allein aus göttlichem Geheiß reden. Diese Sitte haben auch die alten Philosophen auf das Heiligste bewahrt. Pythagoras hat nichts geschrieben, außer sehr wenigem, das er sterbend seiner Tochter Damo anvertraute. In den ägyptischen Tempeln befanden sich die Denkmäler der Sphinxe. Diese mahnten, dass die mystischen Lehren durch die Knoten der Rätsel vor der profanen Menge geheim gehalten würden. Als Plato einstmals dem Dionysos etwas über die höchsten Dinge schrieb, sagte er, diesmal müsse er in Rätseln schreiben, damit nicht, falls der Brief zufällig einmal in andere Hände gelangen sollte, dasjenige, was wir dir schreiben, von anderen eingesehen werden könne. Aristoteles sagte, dass die Bücher der Metaphysik, in denen er die göttlichen Dinge behandelt, verschlossene Tempelbücher und nicht profan herausgegebene Bücher seien. Origenes versichert uns, dass Jesus Christus, der Meister des Lebens, vieles seinen Jüngern offenbart habe, was diese nicht niederschreiben wollten, damit es nicht zum Gemeinbesitz der Menge würde. Das bestätigt besonders Dionysos Areopagita. Der sagt, dass die geheimen Mysterien unserer Religion von ihren Urhebern her ek nou eis nun dia meson logon, von Seele zu Seele ohne Buchstaben, nur durch die Vermittlung des Wortes übertragen seien. Als auf diese Weise nach Gottes Befehl jene wahre Auslegung des Gesetzes, die einst Moses von Gott gegeben wurde, nun enthüllt wurde, da wurde sie Kabbala genannt. Das ist dasselbe bei den Hebräern, wie bei uns die Überlieferung ist. Und zwar deswegen, weil ein jeder diese Lehre nicht durch schriftliche Denkmäler, sondern durch ordnungsgemäße aufeinanderfolgende Enthüllungen dem anderen gleichsam wie einem Erben überlieferte. Denn nachdem die Hebräer aus der babylonischen Gefangenschaft durch Cyrus zurückgekehrt waren und unter Serubabel sich im wiederaufgebauten Tempel versammelten, dachten sie daran, auch ihr Gesetz zu erneuern. Esdras war damals Vorsteher der Gemeinde, und er erkannte nach dem gereinigten Buche Moses sehr klar, dass infolge der Verbannungen, der Niederlagen, der Flucht und der Gefangenschaft des Volkes Israel die von den Vorfahren gelehrte Sitte durch Überlieferung der Lehre nicht mehr bewahrt werden konnte. Es würde dann geschehen, dass die ihnen von Gott überlieferten Geheimlehren der himmlischen Weisheit untergehen würden, da man sie ohne Hilfe von Erläuterungen nicht mehr lange im Gedächtnis behalten könne. Er beschloss also, dass die Weisen, die noch übrig geblieben waren, zusammengerufen werden sollten, dass jeder von ihnen das, was er von den Geheimnissen des Gesetzes noch im Gedächtnis behalten hatte, vorbringen sollte. Und dass es unter Hinzuziehung von Schreibern in 70 Bänden aufgezeichnet werden sollte. Denn so viele waren es ungefähr noch Weise im Synedrium. Das aber braucht ihr mir nicht allein zu glauben, verehrte Väter. Hört, wie Esdras selbst darüber spricht. Nachdem über 40 Tage vergangen waren, sprach der Allerhöchste: Was du vorher geschrieben hast, das lege offen dar. Es mögen Würdige und Unwürdige lesen. Die letzten 70 Bücher sollst du bewahren, damit du sie den Weisen deines Volkes überlieferst. Denn in ihnen ist die Ader des Verstandes, die Quelle der Weisheit und der Fluss der Wissenschaft. Und ich habe es so getan. So steht es bei Esdras geschrieben. Dieses aber sind die Bücher der Wissenschaft, der Kabbala. Zu Recht hat Esdras mit deutlicher Stimme verkündet, dass in ihnen die Ader des Verstandes sei, nämlich die unaussprechliche Theologie von der überwesentlichen Gottheit, ferner die Quelle der Weisheit. Das ist die exakte Metaphysik über die intelligiblen Formen der Engel, und der Fluss der Wissenschaft, das ist die gewisseste Philosophie über die natürlichen Dinge. Dieser Bücher hat sich Papst Sixtus IV., der Vorgänger unseres glücklich regierenden Papstes Innozenz VIII., mit größtem Interesse angenommen und hat sie zwecks öffentlicher Förderung unseres Glaubens ins Lateinische übersetzen lassen. Als er starb, waren bereits 3 von ihnen ins Lateinische übersetzt. Diese Bücher werden in unserer Zeit bei den Hebräern dermaßen verehrt, dass sie niemand berühren darf, bevor er nicht 40 Jahre alt ist. Diese Bücher habe ich mir unter großen Unkosten verschafft und habe sie mit größter Sorgfalt und unermüdlichem Fleiß durchgelesen. Und da habe ich gesehen, Gott ist dafür Zeuge, dass in ihnen nicht die mosaische, sondern die christliche Religion enthalten ist. Hier findet man das Geheimnis der Dreieinigkeit. Hier die Fleischwerdung des Wortes, hier die Gottheit des Messias, die Lehre von der Erbsünde, von ihrer Sühnung durch Christus, die Lehren über das himmlische Jerusalem, über den Fall der Dämonen, über die Ordnungen der Engel, über das Fegefeuer, über die Strafen der Unterwelt. Ich habe dort dasselbe gelesen, was wir bei Paulus und Dionysos, bei Hieronymus und Augustinus täglich lesen. Du wirst dort ferner manches finden, was an die pythagoreische und platonische Philosophie erinnert. Deren Lehren sind ja aber dem christlichen Glauben so verwandt, dass unser Augustinus Gott unendlichen Dank sagt, dass die Bücher der Platoniker in seine Hände gelangt seien. Überhaupt gibt es über fast keine Sache einen Streitgegenstand, den wir mit den Hebräern haben, den wir nicht aus den Büchern der Kabbalisten überzeugend widerlegen können, so dass auch nicht ein Winkel übrig bleibt, in den sie sich zurückziehen könnten. Als gewichtigen Zeugen dafür habe ich den Antonius Chronicus, einen sehr gebildeten Mann. Als ich einmal bei ihm zu Gaste war, hat er mit eigenen Ohren gehört, wie der Hebräer Daktylus, der in dieser Wissenschaft sehr erfahren ist, schließlich mit Händen und Füßen bei der christlichen Lehre der Dreieinigkeit anlangte. Aber ich will jetzt fortfahren, die Kapitel meiner Disputation aufzuzählen. Ich habe weiter vorgebracht meine Meinung über die Auslegung der Lieder des Orpheus und des Zoroaster. Orpheus wird bei den Griechen in fast vollständiger Ausgabe, Zoroaster hingegen nur gekürzt gelesen. Bei den Chaldäern ist er weit besser bekannt, beide aber hält man für Väter und Schriftsteller ehrwürdiger Weisheit. Zoroaster wird zum Beispiel bei den Platonikern sehr häufig und immer mit höchster Verehrung erwähnt. Der Chaldäer Jamblichus schreibt, dass Pythagoras die orphische Theologie als Vorbild benutzt habe, nachdem er seine eigene Philosophie gebildet habe. Die Aussprüche des Pythagoras werden daher heilig genannt, weil sie aus der orphischen Religion abgeleitet sind. Eben daher stammt auch die heilige Lehre über das Wesen der Zahlen. Alles, was es überhaupt in der griechischen Philosophie Großes und Erhabenes gibt, ist von dort als von der ersten Quelle entsprungen. Wie es aber die Sitte der alten Theologen war, so hat auch Orpheus die Geheimnisse seiner Lehren unter der Hülle von Fabeln verborgen und im poetischen Gewande versteckt, so dass, wer seine Hymnen liest, zunächst glaubt, es sei nichts darin enthalten als lauter Fabeln und unverfälschter Possen. Das wollte ich nur sagen, damit man weiß, was es mir für Mühe und Arbeit gekostet hat, aus den künstlich geflochtenen Rätseln, aus den Verstecken der Fabeln, den verborgenen Sinn der geheimen Philosophie herauszusuchen. Keine Aufgabe ist wahrhaft so schwer, so dunkel, so undurchsichtig. Selbst wenn man sich dabei der Mühe und des Fleißes anderer Dolmetscher bedient. Und dennoch haben mich meine Hunde angebellt, ich hätte winzige und unbedeutende Probleme, nur um mit einer großen Zahl prunken zu können, ungebührlich aufgebauscht. Als ob das nicht alles Fragen wären, die äußerst vieldeutig und umstritten sind. Fragen, von deren Willen sich die wichtigsten Philosophenschulen in den Haaren liegen. Als ob ich nicht vieles herbeigebracht hätte, von welchem diejenigen, die jetzt meine Thesen zerpflücken und glauben, dass sie selbst Gott weiß, was für Philosophen sind, früher überhaupt nichts geahnt und gewusst haben. Von diesem Vorwurf fühle ich mich so völlig unberührt, weil ich mich eher darum bemüht habe, meine Disputation in möglichst wenige Kapitel zusammenzufassen. Hätte ich nach der Gewohnheit anderer sie in verschiedene Glieder zerteilt und aufgelöst, dann wäre fürwahr eine unendliche Zahl herausgekommen. Denn, um einmal von allem anderen abzusehen, wer wüsste nicht, dass ich den einen Lehrsatz von 900, nämlich den über die Versöhnung der platonischen und der aristotelischen Philosophie, bequem in 600 Kapiteln, wenn nicht noch mehr, hätte ausführen können. Und zwar ohne in den Verdacht zu geraten, als wollte ich künstlich mit Zahlen protzen. Ich hätte ja nur die Stellen aufzuführen brauchen, von denen die anderen glauben, dass sie verschiedener Ansicht sind, ich hingegen, dass sie übereinstimmen. Obwohl es weder bescheiden klingt, noch meiner Absicht entspricht, muss ich noch einmal ganz bestimmt aussprechen, denn dazu zwingen mich die Neider und Verleumder, ich habe mit meiner Disputation Zeugnis ablegen wollen. Nicht so sehr, dass ich viel weiß, sondern dass ich das weiß, was viele nicht wissen. Damit dies nun, verehrte Väter, vor euch in aller Öffentlichkeit geschieht und damit eure Sehnsucht, hochgeschätzte Doktoren, die, wie ich zu meinem großen Vergnügen sehe, wohlgerüstet die Schlacht erwarten, nicht länger durch meine Rede hingehalten wird, wollen wir das Treffen beginnen mit dem klassischen Zitat »Felix Faustumque sit«. Es möge fruchtbar und glückbringend sein.